Erst zu jener Zeit werden die Knochen der Könige von Juda, der Priester und aller Bewohner Jerusalems aus ihren Gräbern geholt werden. Zweiter Mann wird sie vor der Sonne und den Sternen ausbreiten, denen sie gedient haben, und sie werden wie Abfall auf dem Boden liegen bleiben. Dritter, die Überlebenden dieses bösen Volkes werden sich an allen Orten, wohin sie vertrieben wurden, eher den Tod als das Leben wünschen. Vierter, du sollst ihnen sagen, dass Gott fragt, ob jemand hinfällt, ohne wieder aufzustehen, oder ob jemand vom Weg abkommt, ohne zurückzukehren. Fünfter, warum hat sich dieses Volk dauerhaft von mir abgewandt und hält so fest an Lügen, dass sie sich weigern, zu mir umzukehren? Sechster, ich habe genau zugehört, aber sie sagen nicht die Wahrheit und niemand bereut seine Bosheit oder fragt nach dem Sinn seiner Taten. Siebter, sogar Vögel wie der Storch oder die Schwalbe kennen ihre Flugzeiten, aber mein Volk versteht die Rechtsordnung Gottes überhaupt nicht. Achter, wie könnt ihr behaupten, dass ihr weise seid und das Gesetz Gottes besitzt, wenn die Schreiber es durch Lügen völlig verfälscht haben? Neunter, die Weisen werden sich schämen und erschrecken, weil sie das Wort Gottes abgelehnt haben und nun keine echte Weisheit mehr besitzen. Zehnter, deshalb werde ich ihre Frauen und Felder anderen geben, da alle Menschen nur nach Gewinn streben und sogar Propheten andere betrügen. Elfter, sie versuchen die Wunden meines Volkes oberflächlich zu heilen, indem sie Frieden versprechen, obwohl es in Wirklichkeit gar keinen Frieden gibt. Zwölfter, sie sollten sich für ihre abscheulichen Taten schämen, aber sie empfinden keine Scham mehr und werden deshalb im kommenden Gericht fallen. Dreizehnter, Gott sagt, dass er sie wegbringen wird, weil es keine Früchte mehr an den Bäumen gibt und sogar das Laub bereits verwelkt ist. Vierzehnter, die Menschen fragen sich, warum sie noch warten und wollen in die festen Städte fliehen, um dort wegen ihrer Sünden unterzugehen. Fünfzehnter, wir haben auf Frieden und Heilung gehofft, aber stattdessen kam nur großer Schrecken über uns, weil wir keine Hilfe fanden. Sechzehnter, man hört schon das Schnauben der Pferde aus dem Norden, wodurch das ganze Land vor Angst bebt, während die Feinde alles fressen. Siebzehnter, Gott kündigt an, dass er gefährliche Schlangen schicken wird, gegen die es keinen Schutz gibt und die das Volk beißen werden. Achtzehnter, mein Kummer ist so groß, dass ich keinen Trost mehr finde, und mein Herz ist wegen des schweren Leids völlig krank geworden. Neunzehnter, hört doch, wie das Volk aus der Ferne schreit und fragt, ob Gott nicht mehr in Zion ist oder ob ihr König sie verlassen hat. Zwanzigster, die Erntezeit ist vorbei und der Sommer ist zu Ende, aber wir haben immer noch keine Rettung für unsere große Not gefunden. 21. Weil mein Volk so zerbrochen ist, fühle ich mich selbst zerbrochen und bin voller Trauer und Entsetzen über ihr schweres Schicksal. 22. Gibt es denn keine Medizin mehr in Gilead oder keinen Arzt, der die Wunden meines Volkes endlich verbinden und heilen kann? 23. Ich wünschte, mein Kopf wäre voller Wasser und meine Augen eine Quelle von Tränen, damit ich Tag und Nacht um mein Volk weinen könnte.